Freude, über Herr Freude, ihr Nachbarn kommt und hört, was mir dort auf der Heide für Wunderding passiert. Es kam ein weißer Engel bei hoher Mitternacht, der sang mir ein Gesänge, das mir das Herz lacht. Er sagt, o freut euch alle, der Heiland ist geboren. Zu Bethlehem im Stalle, da ward er aus erkoren. Die Krippe ist sein Bett, kommt her nach Bethlehem. Und wie er also redete, da flog er wieder heim.